Deutschlandradio Kultur. Kompressor. Das Kulturmagazin. Ja, und wir haben uns hier im Deutschlandradio Kultur in dieser Woche kurz vor dem 10. Geburtstag des Smartphones aus dem Hause Apple der Bedeutung dieses besonderen Telefon-Computer-Hybrids angenommen. Übrigens ist natürlich wurscht, von welchem Hersteller. Es hat aber unser Leben verändert, das Smartphone. Und auch die Kinoleinwand. Nichts mehr mit Telefonieren festgeschnürt an langen Strippen an der Küchenwand, sondern es muss natürlich jetzt auch für die ehemals fernmündliche Kommunikation getippt werden, wenn es zeitgemäß aussehen soll, auch im Film. Und Hartwig Tegeler unternimmt einen kurzen filmhistorischen Streifzug vom alten schwarzen Bakelittelefon bis hin zum aktuellen Smartphone. Das Smartphone ist allgegenwärtig im Kinosaal. Hey, du Penner, mach mal dein Handy aus! Wie? Hallo? Wer ist da? Auf der Leinwand. Wer ist da? Was machen Sie mit dem Handy meiner Tochter? Das waren noch Zeiten, als es einfach nur klingelte. Oder als der Verlagsmensch 1972 in Mach's noch einmal, Sam. Schreib dir mal auf, wo ich zu erreichen bin. Aus heutiger, mobiler Perspektive noch absurde Anstrengungen unternahm. Ich bin unter 362-9296 fürs Erste. Um für den Chef dauerhaft erreichbar zu sein. Unten vorm Haus ist auch eine Telefonzelle. Soll ich rasch runtergehen und dir die Nummer holen? Nur um ganz sicher zu gehen. Man wird sich außerdem die Frage stellen müssen, ob solch ein Dialog... Warum rufen Sie dann immer wieder bei mir an? Ich mag Ihre Stimme. Ob solch rein auditives Turteln mit der Stimme heute nicht angesichts von SMS, WhatsApp, Skype oder FaceTime überhaupt noch vorstellbar ist. Wobei es ja, egal mit welchem Medium, immer, ach ja, aufs Gleiche hinausläuft. Was ist? Ich muss dich sehen. Nein. Please try your call again later. Telefonieren verändert Leben, Liebe und natürlich auch den Tod im Kino. 1940er Jahre, Privatdetektiv mit Bogie-Antlitz. Oh, excuse me, Sam. No, it's all right, Miles, come in. Miss Wendley, this is Miles Archer, my partner. Dann der Schnitt aufs schwarze Bakelittelefon. Aller bei Anrufmord. Doch zur telefonischen Ankündigung gab es immer ein, zwei Fluchtminuten, die sich aus der Distanz zur Telefonzelle errechneten. Hallo? Oh, Betty, Gott sei Dank bist du es. Wir sind alle ziemlich mit den Nerven runter. Festnetzzeiten, aber schon mit der historisch nächsten Stufe mit dem schnurlosen Telefon, noch vor Smartphone, vor Internetzeiten, veränderten die Geschichten auf der Leinwand. Willst du heute Abend sterben? Drastisch. Ihr kommunikatives Antlitz. Wer ist da? Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wie Sie heißen. Warum wollen Sie das denn wissen? Weil ich wissen will, wem ich da zuschaue. Diese Dame aus Scream noch entspannt mit dem Schnurlosen beim Popcorn brutzeln. Sie hat keine Chance zu fliehen, denn der Killer steht schon auf der Veranda und nutzt mörderisch perfekt die Vorteile des Mobilen. Wie die anderen Filmbösewichte. Legionen von Bomben wurden im Kino, in der Fiktion, mit dem Handy gezündet, lange bevor der Terrorismus in der Realität auch Europa erreichte. Vor allem aber bilden die neuen Kommunikationsbilder im Kino rasende Beschleunigung ab. Die Erzählungen werden schneller und entwickeln dabei neue Standardbilder. Gehörte das schwarze Bakelittelefon selbstverständlich zu den alten Krimis, ist eine Verbrecherjagd heute ohne den roten Punkt auf dem Ortungsbildschirm nicht vorstellbar. Standard. Harry, sie ruft wieder an. Ebenso die Geschwindigkeit. Geben Sie mir mein Telefon! Oh. Mit der der Held oder Bösewicht zum Smartphone greift, wie der Westerner früher zum Colt. Zwischendurch gibt es Anrufer und Angerufene gleichzeitig zu sehen auf einer geteilten Leinwand, der Splitscreen. Ja, Sie haben vom Handy eines Toten angerufen. Wer sind Sie? Doch das Telefonieren als Sprechakt hat sich, wie gesagt, möglicherweise in der Realität, wie im Film, historisch schon erledigt angesichts all der Textnachrichten. Ja, noch gibt es wohl alles nebeneinander, aber wenn das Handy brummt, das ist in jedem Fall Spannungsbeschleuniger. Bleiben Sie dran, bin unterwegs, ich rufe Sie zurück. Ganz angesagt ist zurzeit im Kino und in Serien die Bild-im-Bild-Kommunikation. Mehrere Medien gleichzeitig über- oder nebeneinander. Stamper, was hätte es gebracht, ihm die Laune zu verderben? So haben wir ihn glücklich gemacht. Frank Underwood, der Machiavelli aus der Serie House of Cards beim Einfädeln einer üblichen Intrige. Während Underwood seinem Bürochef Anweisungen gibt: Schreiben Sie eine Stellungnahme für Blythe, etwas über Rücktritt, frische Ideen etc. etc. Aber respektvoll, er ist ein guter Mann. Oh, und bringen Sie mir diesen Williams-Artikel. Sehen wir im unteren Teil des Bildes im separaten Fenster den Text der SMS, den Underwood gleichzeitig schreibt, während er spricht. Ich habe etwas für Sie, treffen wir uns heute Abend. Diese Art von Parallelkommunikation, das Fenster der SMS oder das Chatfenster irgendwo zusätzlich im großen Bild untergebracht, finden wir im aktuellen Kino immer häufiger. Ohne Smartphone oder globale Vernetzung kommt kein zeitgenössischer Film mehr aus. Nur für eines muss natürlich gesorgt sein, den vollen Akku. Ich würde mal gerne wissen, wie viele von Ihnen an den Radio und Streams und so weiter gerade immer verzweifelt nach Ihren Telefon gegriffen haben, während dieses Beitrags von Hartwig Tegeler über das Smartphone in der oder an der Kinoleinwand, das ja gespickt war mit all diesen Geräuschen, die uns inzwischen total irre machen. Mehr zu unserem Themenschwerpunkt Smartphone finden Sie auch auf unserer Webseite und deren Adresse lautet deutschlandradiokultur.de.